Tja, das war nun progressiver Rock von der unansehnlichsten Seite, dumm voller Wiederholungen, die Schultern niedergedrückt von bedeutungsschweren Worten und eben solchen Klängen. Ein Stück von dem ersten Gentle Giant Album aus dem Jahre 1970, hieß auch Gentle Giant und das Stück noch kürzer einfach Giant. Nicht sehr eigenständig, gebe ich zu, aber die Band hat sich dann ziemlich schnell von diesem Kopieren freigeschwommen. Auf der Platte, auf der Plattenhülle wird dann noch eine kleine Geschichte erzählt, wie nämlich der freundliche Riese, der da vom Cover lächelt, wie also dieser Gentle Giant zu der Gruppe gekommen ist und die Gruppe folglich zu diesem Namen. Der wurde nämlich eines Morgens aufgeweckt, weil er in den Hügeln, über den Hügeln von Südengland gar wunderbare Klänge vernahm und dann hat er sich aufgemacht und gesucht nach der Quelle und stieß irgendwann auf die Brüder Schulman und Co. und hat sich hingesetzt und zugehört. Viel Gesellschaft hat er in den Jahren darauf nicht bekommen.